Erster Gott sagte zu Noah, geh mit deiner ganzen Familie in das Schiff. Ich habe gesehen, dass du ein guter Mensch bist. Zweiter, nimm von allen reinen Tieren 7 Paare mit. Von den Tieren, die nicht rein sind, nimm nur ein paar mit. Dritter, nimm auch von den Vögeln 7 Paare mit. So bleiben alle Tierarten auf der Erde am Leben. Vierter, in 7 Tagen lasse ich es regnen. Es wird 40 Tage und Nächte regnen. Ich werde alles Leben auf der Erde vernichten. Fünfter, Noah machte alles genau so, wie Gott es ihm gesagt hatte. Sechster, Noah war 600 Jahre alt, als das Wasser der Flut über die Erde kam. Siebter, Noah ging mit seiner Frau, seinen Söhnen und deren Frauen in das Schiff. Sie wollten vor dem Wasser sicher sein. Achter, die reinen Tiere und die unreinen Tiere kamen zu ihm. Auch die Vögel und die Kriechtiere kamen. Neunter, sie gingen paarweise zu Noah in das Schiff, ein Männchen und ein Weibchen. So hatte Gott es befohlen. Zehnter, nach 7 Tagen kam das große Wasser der Flut über die ganze Erde. Elfter, Noah war 600 Jahre alt. Am 17. Tag des 2. Monats brachen die Quellen auf. Auch der Himmel öffnete sich. Zwölfter, es regnete sehr stark auf die Erde. Der Regen dauerte 40 Tage und 40 Nächte lang. 13. An diesem Tag gingen Noah und seine Söhne Sem, Hem und Japhet ins Schiff. Auch seine Frau und die 3 Frauen seiner Söhne waren dabei. 14. Alle Arten von wilden Tieren und Nutztieren waren dabei. Auch alle Kriechtiere und alle Arten von Vögeln gingen hinein. 15. Alle Lebewesen kamen paarweise zu Noah in das Schiff. Sie alle hatten den Atem des Lebens in sich. 16. Es waren immer ein Männchen und ein Weibchen von jeder Art, wie Gott es gesagt hatte. Dann schloss Gott die Tür hinter Noah zu. 17. Die Flut dauerte 40 Tage. Das Wasser stieg immer höher und hob das Schiff an. Das Schiff schwamm hoch über der Erde. 18. Das Wasser wurde immer tiefer und mächtiger auf der Erde. Das Schiff fuhr oben auf der Wasseroberfläche. 19. Das Wasser stieg extrem hoch. Es bedeckte alle hohen Berge, die es unter dem ganzen Himmel gab. 20. Das Wasser stieg noch 7 Meter höher als die Gipfel der Berge. Alles war überschwemmt. 21. Da starben alle Lebewesen auf der Erde. Die Vögel, das Vieh, die wilden Tiere und alle Menschen starben. 22. Alles, was auf dem trockenen Land lebte und atmete, ist gestorben. 23. Gott löschte alles Leben auf der Erde aus. Nur Noah und die Lebewesen bei ihm im Schiff blieben übrig. 24. Das Wasser blieb 150 Tage lang sehr hoch auf der Erde stehen.